Kundgabe 4704. Empfangen durch Bertha Dudde am 3. und 4.8.1949. Liebevolle Vaterworte. Führung. Meiner Führung könnet ihr euch stets anvertrauen, und ihr werdet sie auch immer spüren, so ihr nur achtsam seid. Nicht einen Schritt gehet ihr allein, solange ihr mich nicht aus euren Gedanken ausschaltet, solange ihr mit mir und für mich zu leben euch bemüht, solange ihr bewusst mir zustrebt. So erkennet in jeglichem Geschehen meine Lenkung, meine Hand und vertrauet euch mir an. Denn wer mich zu seinem Vertrauten erwählet, der findet wahrlich in mir den treuesten Freund, den liebevollsten Bräutigam, den sorglichsten Vater und Beschützer, den niemand auf Erden ersetzen kann, der aber darum auch von euch geliebt sein will, wie er euch liebt. Ich schreite immer neben euch, so wie ihr mich einmal zum Führer erwählet habt, und ich führe euch wahrlich recht, so ich die Sorge um euch übernommen habe. Und alles wird so an euch herantreten, dass es euch zur Aufwärtsentwicklung der Seele verhilft. Könnet ihr diesen Glauben in euch lebendig werden lassen, dann werdet ihr wahrlich in Sorglosigkeit und Frieden euren Erdenweg wandeln, denn ich sorge für euch und habe alles aufs Beste für euch bestellt. Und alles dienet euch zum Guten, selbst Not und Leid trägt euch seelischen Vorteil ein, so ihr nur mich im Herzen traget, also gedanklich mir verbunden bleibt und ihr mich nicht verlieren wollet. Denn dieser Wille allein macht euch mir lieb und wert. Und wer einmal diesen Willen in sich trägt, wird mich ewiglich nicht mehr verlieren. Ihm werde ich nahe sein, und ständig soll er meine Liebe und Sorge fühlen. Niemals wird er allein und verlassen sein. Stets wird er in mir den Vertrauten finden, dem er sich immer mitteilen kann und der stets für ihn Worte der Liebe und des Trostes finden wird. Und der ihm stets mit Rat und Tat zur Seite steht. Amen.